Deutschlandfunk. Medias Res. Diese Meldungen und Hass im Netz ist kein neues Phänomen. Es betrifft besonders Frauen, bei denen nicht ihre Meinung angegriffen wird, sondern die Tatsache, dass sie Frauen sind. Besonders betroffen sind Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch Journalistinnen. Gegen sie gibt es mehr beleidigende Kommentare als gegen Männer und schlimmere. Isabel Klein berichtet, wie Journalistinnen mit Hasskommentaren und Drohungen umgehen. Die Journalistin Karen Miesenberger hatte nichts anderes als einen Text für Z verfasst, das Jugendportal des Zeitverlags. Da ahnte sie noch nicht, was nach der Veröffentlichung auf sie zurollen würde. Als Journalistin bin ich natürlich daran gewöhnt, mit scharfen Worten zu hantieren und auch meine Artikel zu diskutieren und darunter Kommentare zu finden. Aber dass ich persönlich auf so eine diskriminierende Art und Weise angegangen werde, das ist doch was Neues. Miesenberger bekam etliche diffamierende Kommentare, Beleidigungen und private Nachrichten. Ihren Text hatte die Autorin in der ersten Person, also mit subjektiver Haltung, geschrieben. Gerade das rufe viele Hater auf den Plan, meint Bianca Xenia Meyer. Die Journalistin und Medienwissenschaftlerin hat das nicht nur selbst schon erfahren, sondern auch wissenschaftlich untersucht. Für eine Forschungsarbeit zum Thema hat sie mit mehreren Journalistinnen gesprochen. Ja, da kommt es gerade bei Frauen, die massenmedial publizieren, zu Vergewaltigungsdrohungen, Stalking. Bilder werden hochgeladen, wo die Köpfe der Autorinnen auf nackte Körper gesetzt werden. Allerlei eklige Dinge, wo eben versucht wird, die Frauen einzuschüchtern und sie in ihrer Arbeit zu hindern. Laut Meyer hat ein solcher Umgang mit Journalistinnen auch historische Gründe. Noch in den 1970er Jahren war Journalismus ein typisch männlich besetzter Beruf. Man merkt einfach noch, dass die schreibende Frau nicht etwas völlig Normales ist und dass da noch gewisse Vorbehalte herrschen. Um diesen Raum einzunehmen, der lange Zeit Männern vorbehalten war, muss man eben auch gewisse Kämpfe ausfechten. Das Reden und Schreiben über Hate Speech nutzen viele Frauen dazu, die Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam zu machen. Und um selbst mit den Diffamierungen, den Drohungen und dem Hass fertig zu werden. Eine andere Strategie ist, Kommentare zu moderieren und gegebenenfalls zu löschen. Bei der Tagesschau ist Anna-Mareike Krause dafür verantwortlich. Wenn jemand beleidigt wird aufgrund seiner Ethnie oder aufgrund seiner Religion, seiner sexuellen Identität, dann ist das ein Hasskommentar. Also wir werten das als Hasskommentar. Ein solcher Kommentar wird bei der Tagesschau schnell gelöscht. Krause und ihre Redaktion haben in den letzten Jahren immer mehr solcher Beleidigungen auf Facebook oder in den Kommentarspalten bei tagesschau.de gefunden. Besonders viele verbale Angriffe gab es zum einen bei Artikeln zur Flüchtlingspolitik und zum anderen unter Videokommentaren der Tagesschau, die von einer Frau verfasst worden waren. Da geht es immer sofort um das Aussehen oder die gesamte Qualifikation wird angezweifelt. Manche Kommentatoren reagieren sogar aggressiv darauf, dass hier dieser Frau die Gelegenheit gegeben wird, ihre Meinung zu verbreiten. Und das ist was völlig anderes, als männliche Kommentatoren bekommen. Der persönliche Umgang mit den verbalen Entgleisungen ist das eine, die Frage nach Rückendeckung im Netz das andere. Wenn kein Arbeitgeber die Initiative übernimmt, können auch die Nutzer selbst eine Wächterrolle im Netz aktiv übernehmen. Bei Facebook etwa gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu melden oder von der Gegenrede Gebrauch zu machen. Darauf setzt Hannes Ley. Er hat die Facebook-Gruppe #IchBinHier ins Leben gerufen. Täglich durchforstet er die Kommentarspalten der Publikumsmedien nach Hass. Sobald wir das getan haben, geht dann ein Großteil der Gruppe dorthin und schreibt konstruktiv und positiv gegen Hassrede an. Über 25.000 Mitglieder hat die Ich-Bin-Hier-Gruppe schon. Auch Ley beobachtet persönliche Angriffe vor allem gegen Frauen. Das läuft dann gar nicht mehr unbedingt in den Kommentarspalten ab, sondern die werden dann per Privatnachricht auf Facebook angeschrieben und bedroht. Damit muss man sicherlich erstmal psychologisch klarkommen und dann muss man sich überlegen, ob man da strafrechtlich gegen vorgeht. Strafanzeige können Nutzer online bei den jeweiligen Landesbehörden erstatten. Wie man selbst mit dem Hass umgeht, bleibt aber letztlich eine ganz persönliche Sache, meint Journalistin Karen Miesenberger. Was ich raten kann, ist keine Kommentare mehr lesen, Computer aus, raus aus der Medienbranche, Spaziergang machen mit Leuten, die gar nichts damit zu tun haben und die Online-Redakteurinnen und Redakteure in die Pflicht nehmen und darum bitten, die Kommentare wirklich gut zu moderieren.